الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، بارك الله فيكم. في werden jetzt anfangen mit der weitermachen Entschuldigung mit der Geschichte von unserem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Und wir haben voriges Mal darüber gesprochen, was die anderen Bücher von Verkündigungen und von Botschaften bezüglich des Propheten Muhammad uns überliefert haben. Heute machen wir weiter, inshallah. Und unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Ja, auch wenn wir das gerne einmal machen, wir haben gesagt, dass die Sifat des Nabi sallallahu alaihi wa sallam in den Kutub Samawiyyah und Ukhra. Und der Nabi sallallahu alaihi wa sallam belaga min al-Umr 40 Sana. Und kann, طبعا, der Nabi sallallahu alaihi wa sallam in Qawmih Sharifa صالحا صادقا أمينا. وقبيل النبوة، يعني قبل ما ينبأ النبي صلى الله عليه وسلم، حبب إلى رسول الله الخلوة عن الخلق والانصراف إلى الخالق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو مع نفسه ولوحده ويتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو في غار حراء، في غار حراء، وحراء جبل في أعلى مكة على ثلاثة أميال منها. إذا مريت على منى، على يسار المار من منى، فهناك في جبل، هذا يسمى جبل حراء، وفيه غار، وسمي هذا الغار باسم هذا الجبل. وكان معروفا، وكان معروفا أنه يعني هذا الغار يسمى بغار حراء. طبعا كيف كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما كان عندهم أهل مكة، ما كان عندهم دين، فقال أهل العلم على بقايا من دين إبراهيم، على بقايا من دين إبراهيم، لأن أهل مكة كان عندهم بقايا من دين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بذلك ويخلو لوحده في هذا الغار يعبد الله سبحانه وتعالى. وطبعا هناك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر، لما يذهب إلى غار حراء كان يمر على حجر، فكان هذا الحجر يسلم عليه، على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث طبعا في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. يعني كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه هذا الحجر، سلم عليه هذا الحجر. وطبعا هذه من المعجزات، وهذه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في هذا الغار إلى أنه كان يوما في غار حراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لوحده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحيان يرى، يعني لما يرى في منامه شيء يأتي مثل فلق الصبح، فهو كما هو هناك، فأتاه جبريل عليه السلام، والقصة مشهورة في ذلك. على كل بارك الله فيكم. في هذا الفريق اسمال طريبة جشبوخن was uns die anderen Bücher, das wird die Tora und Evangelium überliefern über unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und wir wissen natürlich auch in Mekka, dass es in Mekka keine Religion gab. Das wird, die Leute haben noch, die haben keine Religion, aber sie haben, manche von ihnen haben Allah angebetet mit den übrig gebliebenen Spuren von der Religion von Ibrahim a.s. In Mekka gab es kein Christentum und kein Judentum. Erstmal Christentum, weil das sehr schwer war für die Araber, die haben das nicht angenommen. Zweitens Judentum, weil die das nicht wollten, weil die Juden damals sozusagen nur unter sich waren. Deshalb haben die Araber weder Christentum noch Judentum angenommen. Und es gab bei ihnen keine Religion, außer was übrig geblieben ist von der Religion von Ibrahim und Ismail alayhima as-salam, von den Propheten Ibrahim und Ismail alayhima as-salam. Auf jeden Fall dann der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war 40 Jahre alt geworden und er hat sallallahu alaihi wasallam eine Regel gehabt, dass er bestimmte Tage in einer Berghöhle verbringt. Dieses Berg heißt Hira. Hira. Und die Berghöhle heißt Berg Ghar Hira. Ghar ist Höhle und Berg ist Jebel. Das wird Ghar Hira, das war in diesem Berg. Dieser Berg von Hira ist in Richtung Mina und das ist auf der linken Seite, wenn man von Mina kommt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging in diese Berghöhle und er blieb allein. Er wollte nur allein Allah anbeten. Die Gelehrten haben hier die Frage gestellt: Wie hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala angebetet in dieser Berghöhle? Die Gelehrten haben eine Antwort dafür gegeben. Und zwar, erstens, dass der Prophet Muhammad sallallahu mit der Anbetung gemeint, dass der Prophet Muhammad sallallahu nachgedacht hat. Dass er die ganze Zeit bedenkt an diese Geschöpfe und an die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala und diese Faszination, was man hat. Und wie er gebetet hat, sie haben gesagt, wie der Prophet Ibrahim alayhi salam. Also wie der Prophet Abraham a.s. hat der Prophet Muhammad s.a.w. angebetet. Der Prophet Muhammad s.a.w. ist in dieser Berghöhle geblieben und Khadija Allah alayha, war zu Hause. Natürlich, der Prophet Muhammad s.a.w. ging zwei, drei, vier Tage nach Mekka. Der hat Essen und was zu trinken mitgenommen und er ist immer in die Berghöhle gegangen. Und hier, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 Jahre alt war, ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Ghar Hira immer gelaufen. Und auf dem Weg zu Ghar Hira, zu der Berghöhle von Hira, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer eine Stimme von einem Stein gehört. Von Stein. Der hat ihm gesagt: Friede sei mit dir, O Prophet Gottes. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte später, der hat gesagt, und diese Überlieferung ist sahih Muslim, er hat gesagt, bei Allah, ich kenne einen Stein, der mich begrüßt hat, bevor ich Prophet geworden bin, und ich kenne diesen Stein bis heute. Und das ist, barakallahu fikum, ein Wunder für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, natürlich, manche Leute werden das sagen, wenn wir sagen, ja, ein Stein hat mit dem Propheten gesprochen, sagen, ach, das geht nicht. Doch, das geht, und dieser Stein hat mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das verkündigt hat und er hat das erzählt, das wird wir glauben, natürlich mit Sicherheit dran. In dieser Zeit auch hat der Prophet Muhammad, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas geträumt hat, hat das sozusagen gesehen, was er geträumt hat, auch in Wirklichkeit. Also schläft der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, träumt von etwas, dann am frühen Morgen oder am Tag passiert das genau, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam geträumt hat. Bis der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages in der Berghöhle von Hira war, dann kam Jibril alaihi salam zum Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, und so wurde der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Propheten ernannt mit 40 Jahren. Idha barakallahu fikum, fi Ramadan, Allah ta'ala ala alam, ابتدأ نزول القرآن. وطبعا القصة في ذلك مشهورة. القصة في ذلك مشهورة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في غار حراء وأتاه جبريل عليه السلام. حتى نحن بارك الله فيكم نختصر المسألة، نأتي إن شاء الله، يعني نأتي من حديث البخاري ومسلم في باب بدء الوحي. فعن عائشة رضوان الله عليها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوج لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال قرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال قرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي بعض الرواية وتصدق الحديث، وفي بعضها وتؤدي الأمانة. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا أي قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقه أن توفي وفتر الوحي. فتر الوحي بارك الله فيكم، يعني ما عاد يأتيه الوحي، وقال أهل العلم أنه تقريبا كانت المدة حوالي 40 يوما ما كان يأتي الوحي، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الحجر أو يمر بالجبل فيسلم عليه يا أنت رسول الله يقال له، ورأى جبريل فقال له، فناداه جبريل يا رسول الله، وكان يقول له أنت رسول الله، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله. هناك رواية موهمة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتردى من رؤوس الجبال، ولكن هذه من بلاغات الزهري، هذه من بلاغات الزهري وهي قصة غير موصولة، يعني هذا من بلاغات، شو معنى بلاغ؟ يعني فيما بلغني، يعني في أحد قال، ولكن من الذي قال؟ من الذي بلغ؟ ما ما ما ما نعلم. فذلك هذا غير صحيح بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يتردى من رؤوس الجبال. وكان كما ذكرت كان النبي صلى الله عليه وسلم يناديه جبريل يا محمد إنك رسول الله حقا، إنك رسول الله حقا. طيب بارك الله فيكم، في شون أتسيلت هابر ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم وافرت سيكا غالت جوردن، وده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم جينت إيمت سو غار حراء in der Berghöhle und er ist allein geblieben. Das bedeutet, er hat diese Abgeschiedenheit von den Leuten. Er ist allein geblieben. Und er hat Allah angebetet. Und eine Nacht oder eines Tages, Entschuldigung, eines Tages, barakallahu fikum, während der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Ghar Hira war, während der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Ghar Hira war, kam zu ihm der Engel Gabriel. Und diese Überlieferung ist bei Al-Bukhari und Muslim. Bei Al-Bukhari und Muslim. Und zwar, wie die Botschaft angefangen ist. Wie die Botschaft angefangen ist. Und das ist eine sehr schöne Überlieferung. Übrigens, das ist bei Al-Bukhari und Muslim. Und das heißt, bitte Al-Wahi. Und zwar, Aisha radhiyallahu anha hat davon erzählt, wie die Geschichte war. Und zwar, da hat sie uns erzählt und da hat sie gesagt, die Botschaft hat beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam angefangen, erstmal mit dem Traum. Was bedeutet mit dem Traum? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat etwas geträumt und das passierte genau, was er geträumt hat. Weil, barakallahu fikum, die Träume von dem Propheten Botschaft ist. Das bedeutet, das ist auch Offenbarung. Das wird, wie die Offenbarung angefangen hat, das war erstmal ungefähr 6 Monate lang. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Träume, hat etwas geträumt und das war so, wie er geträumt hat. Dann wollte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam allein bleiben. Dann wollte er allein bleiben und er ist allein in Ghar Hira geblieben. Er hat Allah dort angebetet allein. Und er blieb paar Nächte in Ghar Hira und dann kam er zurück zu Khadija und zu seiner Frau natürlich, radhiyallahu anha. Und er hat etwas Essen und sowas mitgenommen und er ist nochmal zu Ghar, er war nochmal zu Ghar Hira gegangen, salawatullahi wa salamu alayhi, bis die Wahrheit ihm erschienen ist, und zwar ein Engel kam zu ihm, das wird der Engel Gabriel, kam zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam festgenommen, Jibril alaihi wasallam. Er hat ihm gesagt, lies vor. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, ich kann nicht lesen, ich kann nicht lesen. Und dieser Engel, der hat den Propheten so festgenommen und er hat den Propheten geschüttelt. Lies vor, zum zweiten Mal. Der Prophet sagte, ich kann nicht lesen. Noch zum dritten Mal hat ihn nochmal fester genommen und er hat ihn richtig sozusagen gepackt und geschüttelt. Der Prophet sagt, ich kann nicht lesen. Dann sagte er, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Das wird, lies im Namen deines Schöpfers vor, der alles erschaffen hat. Khalaq al-insana min alaq. Er hat den Menschen aus einem Blutklumpen erschaffen. Iqra wa rabbuka al-akram. Lies und dein Herr ist der Allgroßzügste. Alladhi allama bil qalam. Der mit Schreibfeder beigebracht hat. Allama al-insana ma la'ilam. Er hat den Menschen das beigebracht, was er nicht gewusst hat. Das waren natürlich die ersten Ayat vom Koran, die herabgesandt worden sind. Und das war in Ramadan, das war in Ramadan und das war in Ghar Hira. Der Prophet Muhammad ist sofort nach Mekka zurück. Und er ist zu Khadija gegangen. Und er hat natürlich, er war durcheinander, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und er kam und er hat natürlich Angst gehabt, sallallahu alaihi wa sallam. Er hat gesagt, bedeckt mich, bedeckt mich. Dann hat man ihn bedeckt, bis er sich beruhigt hat. Khadija sagte ihm, was ist los? Er hat ihr gesagt, ich habe Angst um mich selber. Da hat sie ihm gesagt, was ist los mit dir? Er hat ihr gesagt, während er in Ghar Hira war, dann kam zu ihm ein Engel und der hat ihm das gesagt. Dann hat sie ihm gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich niemals in den Stich lassen. Du pflegst die Beziehung zur Verwandtschaftsbande. Du hilfst den Leuten, die Hilfe brauchen. Du gibst demjenigen, der nicht hat. Du bist gastfreundlich und du hilfst den Leuten bei Problemen. Und du sagst die Wahrheit und du bist treu. Dann hat Khadija ihn mitgenommen und sie sind zu Waraqa ibn Nawfal gegangen. Waraqa ibn Nawfal war ein Cousin von Khadija, radhiyallahu alayha. Waraqa ibn Nawfal hat Christentum angenommen und er konnte Hebräisch schreiben und der war ein Mann, der so alt war und der war blind. Dann kam Khadija zu ihm mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie hat ihm gesagt: Mein Cousin, hör mal, was der Prophet, was mein Mann erzählt. Der hat ihm gesagt, während ich in Ghar Hira war und so weiter, passierte mit mir sowas. Der hat ihm gesagt, das ist der gleiche Engel, der zu Musa a.s. gekommen ist. Der zu Musa a.s. gekommen ist. Der hat ihm gesagt dann, ich hoffe, dass ich noch stark bin, noch jung bin und am Leben bin, dass ich dir helfe, wenn deine Leute dich vertreiben von deiner Stadt. Der hat ihm gesagt, die Leute, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Warqa ibn Nufl gesagt, werden die Leute mich vertreiben? Der hat ihm gesagt, ja, kein Mann kam mit dieser Botschaft, was du hast, und die Leute haben ihn in Ruhe gelassen. Und wenn dieser Tag kommt, dann werde ich dich unterstützen und dann werde ich dir helfen. Aber Warqa starb, Warqa ibn Nawfal starb und die Offenbarung stoppte für eine Weile. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam rauskam von Ghar Hira, der Engel Gabriel sprach zu ihm, der hat ihm gesagt, O Muhammad, du bist wahrlich der Gesandte Allahs. Du bist der Gesandte Allahs. Und ihr, barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das bekommen und er hat dann gewusst, dass er der Gesandte Allahs ist. Das war für ihn alles neu. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat sowas nicht gekannt. Auch keiner in seiner Familie hat gesagt, der wäre Prophet. Und auf einmal kommt zu ihm ein Engel in der Nacht, allein in Berghöhle, der sagt ihm, lies vor. Und dann sagt er ihm, du bist der Gesandte Allahs. Und dann geht er zu Warqa ibn Nawfal, der sagt ihm, ja, das ist der Engel, der zu Musa a.s. gekommen ist. Also, du bist ein Prophet wie Musa a.s. Und das ist sehr schön hier gesagt von Warqa ibn Nawfal. Der hat ihm nicht gesagt, du bist ein Prophet wie Isa a.s. Der hat gesagt, wie Musa. Weil in Evangelium und in Tora steht, dass der letzte Gesandte Gottes, der letzte Gesandte Allahs, wie Musa sein wird. Und das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Hier möchte ich etwas bemerken. Und zwar, es gibt eine Überlieferung bei Al-Bukhari auch, aber nicht in allen Auflagen von Bukhari, aber in manchen gibt es eine Überlieferung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam traurig war, und weil er so traurig war, er wollte springen von Gipfel eines Berges, das würde Selbstmord begehen. Diese Überlieferung ist schwach. Und weil das von Balaghat al-Zuhri ist. Was ist Balaghat al-Zuhri? Al-Zuhri hat etwas gehört von Leuten, aber der hat es gibt keine Überlieferungskette. Das wird zur Erzählung von Menschen. Aber stimmt diese Erzählung? Nein, das stimmt nicht. Angenommen, wäre das authentisch. Auch das hat nichts zu sagen, weil manche Leute, Gegner des Islam oder Islamhasser, Islamfeinde, die sagen, ja, der Prophet Mohammed wollte Selbstmord begehen, als er Prophet war. Aber das stimmt nicht. Der Prophet hat gesagt, wenn diese Überlieferung, erstmal die Überlieferung stimmt nicht. Das ist nicht authentisch und das ist schwach. Sowieso, das ist nicht vom Propheten und das ist nicht von Sahaba, sondern das ist eine Erzählung von Az-Zuhri. Und es gibt keine Überlieferungskette dafür. Erstens. Zweitens, wäre diese Überlieferung authentisch, hat nichts zu sagen. Der Prophet hat das nicht getan. Aber das ist in der arabischen Sprache. In der arabischen Sprache, man sagt manchmal, ich werde von einem Berg springen. Wenn man auch froh ist. oder wenn man traurig ist, oder wenn man eine Nachricht bekommen hat, was man nicht sozusagen ertragen kann, was komisch ist, da sagt man diese Wortwendung. Das heißt, in allen Maßstäben hat diese Überlieferung nichts zu sagen. Hat diese Überlieferung nicht zu sagen, Barakallahu fikum. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam natürlich, als die Offenbarung stoppte, als als die Offenbarung stoppte, als die Botschaft sozusagen, als Jibril nicht mehr gekommen ist zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die waren ungefähr 40 Tage. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als zwischen den Bergen oder in den Wegen gelaufen ist, haben Steine zu ihm gesprochen, dass er der Gesandte Allahs ist, bis natürlich dann Jibril alaihi salam nochmal zu ihm gekommen ist. Das bedeutet, das ist die Offenbarung. Und so hat das angefangen mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Das nächste Mal, barakallahu fikum, das nächste Mal sprechen wir, das nächste Mal sprechen wir über die Arten von der Offenbarung. Die Arten von der Offenbarung von Al-Wahi. Al-Mara al-Qadima bi-Izni ta'ala natkallam an Anwa' al-Wahi wa Anwa' al-Wahi. Al-Wahi wa Anwa' al-Wahi. As-Allah subhanahu wa ta'ala ayyatakabbala منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من الذين يتبعون القول يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم من كان من أول درس يا رجال واحد من ثلاثة من واحد لثلاثة تفضل ها لا طيب في حدا عنده سؤال الذي قلنا هات تيما أنا بخاجة ثم تيما بارك الله فيكم بس فيها بعند التاب بين من أنا بخاجة هات تنشتل دان تيب من أنا زيبن بين من أنا بخاجة هات دان تيب من أنا زيبن بتي كده نشكت أورف قادم